Ja, eben ist so ein Blatt verteilt worden. Das ist so eine Art Zusammenfassung oder Stichwörter zu meinem Beitrag. Also es ist nicht unbedingt aus sich selbst heraus verständlich, aber sozusagen als Begleitblatt zu meinem Beitrag, ja. Will gleich anfangen. Ich muss mich vorher noch kurz entschuldigen. Ich kann nicht sozusagen über Nacht hier bleiben, sondern muss heute Abend noch weg. Das heißt, ich muss um 20 nach 8 den für mich letzten Zug bekommen und deswegen also pünktlich weg. Das ist nicht so sehr schön, aber es ist nicht anders zu machen, leider. So, also das, ja, es geht um kritische Psychologie. Und ich will damit anfangen, dass ich sage, man könnte die Bezeichnung kritische Psychologie ja durchaus auch für anmaßend halten. Denn man könnte ja denken, das soll bedeuten, dass andere wissenschaftliche Ansätze nicht kritisch sind, dass sie unkritisch sind. Und dagegen wäre ja zu sagen, dass Wissenschaft eigentlich schon immer insofern kritisch ist, als sich ja die jeweiligen Ansätze in den Wissenschaften quasi gegeneinander kritisch legitimieren. Der Behaviorismus gegenüber der Psychoanalyse und so weiter und so fort. Es sind ja immer kritische Auseinandersetzungen mit anderen Ansätzen, sodass man eigentlich sagen kann, dass Kritik sozusagen eigentlich ein notwendiges Moment von Wissenschaft ist. Und dass unkritische Wissenschaft, wie das in der Enzyklopädie für Wissenschaft heißt, eigentlich ein Widerspruch in sich selber, ein Oxymoron ist. Wenn man also sinnvoll von kritischer Wissenschaft, kritischer Psychologie, kritischer Theorie reden will, dann muss zu dem, was ich gerade gesagt habe, noch etwas anderes dazukommen, damit dieser Begriff einen spezifischen Sinn kriegt. Und das ist im Kern der Zusammenhang von Wissenschafts- und Gesellschaftskritik. Es geht also nicht nur um wissenschaftsimmanente Kritik, sondern um den Zusammenhang dieser Wissenschaftskritik mit der Gesellschaftskritik. Was das heißt, hat meines Erachtens sehr schön Max Horkheimer neben Adorno die zentrale Figur der Frankfurter Schule oder eben auch der kritischen Theorie, nicht der kritischen Psychologie, da gibt es sowieso Unterschiede, formuliert. Und zwar will ich dieses Zitat mal vorlesen. Es ist hier auch abgedruckt, damit es leichter zu verfolgen ist, weil die haben ja so eine Art zu formulieren, die nicht so ganz einfach ist. So, der sagt, kritisches Denken, sagt Horkheimer, ist nicht nur darauf gerichtet, irgendwelche Missstände abzustellen. Diese Missstände erscheinen ihm vielmehr als notwendig mit der ganzen Einrichtung des Gesellschaftsbaus verknüpft. Weiter schreibt er, kritisches Denken ist nicht nur darauf bezogen, dass irgendetwas in dieser Struktur besser funktioniere. Die Kategorien des Besseren, Nützlichen, Zweckmäßigen, Produktiven, Wertvollen, wie sie in dieser Ordnung gelten, sind ihm vielmehr selbst verdächtig und keineswegs außerwissenschaftlichen Voraussetzungen, mit denen es nichts zu schaffen hat. Relativ zentraler Punkt. Es geht nicht darum, dass irgendwas in dieser Struktur besser funktioniert. Und der Aufbau der Gesellschaft ist nicht etwas, was der Wissenschaft äußerlich ist, sondern es muss mit reflektiert werden. Ich werde jetzt fort, während es zum Individuum in der Regel dazugehört, dass es seine Befriedigung und seine Ehre darin findet, die mit seinem Platz in der Gesellschaft verknüpften Aufgaben nach Kräften zu lösen und tüchtig das Seine zu tun, ermangelt jenes kritische Verhalten durchaus des Vertrauens in die Richtschnur, die das gesellschaftliche Leben an die Hand gibt. Das ist also eine Auseinandersetzung sozusagen auch mit den gesellschaftlichen Zuständen, in denen Wissenschaft funktioniert. Also Kritik bezieht sich nicht nur auf das Einzelne, sondern in diesem Kontext thematisiert den Zusammenhang von Wissenschaft mit gesellschaftlicher Struktur. Man könnte das auch so formulieren, dass der Teufel eben nicht im Detail sitzt. Aber wie ist es jetzt im Einzelnen zu verstehen? Ich will mich dem mit drei Beispielen nähern. Das erste Beispiel habe ich aus einem Buch über Psychologie an Fachhochschulen. Und da ist die Frage, wem Psychologie nützen soll, schon von vornherein sehr klar. Da wird formuliert, wer am Marktgeschehen teilnehmen will, muss etwas für den Geschäftspartner Verwertbares anbieten. Wer sind die Geschäftspartner? Das sind nicht als solche bezeichnete Kapitalisten, deren Meinungen zu Studiengängen in Umfragen erhoben werden. Und dabei stellt sich raus, Perspektive der Argumentation ist die Erhöhung praktischer Tüchtigkeit in einer irgendwie widerspruchs- und klassenlos erscheinenden Gesellschaft. Und jetzt lautet eine ausbildungsrelevante Fragestellung entsprechend folgendermaßen. Also dieser Autor fragt, wie organisiert sich Frau Müller selber, um den gestellten Aufgabenumfang in der vorgegebenen Zeit effizient und erfolgreich zu bewältigen? Das ist die Frage. Und diese Frage, sagt der Autor, ist ein Beispiel für die von der Psychologie und Verhaltenstrainings zu leistende Förderung sozialer Handlungskompetenz. Also nochmal, wie organisiert sich Frau Müller selber, um den gestellten Aufgabenumfang in der vorgegebenen Zeit effizient und erfolgreich zu bewältigen? Und die Beantwortung dieser Frage ist Förderung sozialer Handlungskompetenz. Und was ich daran hervorheben will, ist die darin enthaltene Begriffsverschiebung, die mit der Funktion dieser Sache zu tun hat. Denn eigentlich geht es gar nicht um soziale Handlungskompetenz, sondern es geht darum, dass irgendjemand, in dem Falle Frau Müller, in fremdbestimmt asozialen Verhältnissen mit gewerkschaftsfreien Zonen so funktioniert, wie ihre Vorgesetzten das wollen. Und dass man das soziale Handlungskompetenz nennt, ist sozusagen eine Ideologisierung solcher Fragestellungen und wäre für mich ein Beispiel für den Zusammenhang, was es heißt, wenn man Psychologiekritik und Gesellschaftskritik verbindet und den Zusammenhang von Funktion und Gesellschaft herstellt. Das zweite Beispiel beschäftigt sich mit posttraumatischen Belastungsstörungen von den mittlerweile auch in Afghanistan kämpfenden Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten betroffen sind. Psychologinnen und Psychologen sollen in dem Zusammenhang, wenn man so will, kriegswichtig tätig werden. Und dieser Kriegsunterstützung im Inland dient ein Aufruf im Bundesmitgliederbrief der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Und da heißt es, in einem Gespräch im Verteidigungsministerium wurde uns die wachsende Anzahl traumatisierter Soldaten in Auslandseinsätzen deutlich gemacht. Trotz der internen Behandlungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr werden zusätzlich qualifizierte externe Psychotherapeuten gesucht. Dazu gab es aber auch einen Gegenaufruf von bestimmten anderen Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die schreiben Folgendes. Wir, Ärzte und Psychotherapeuten, lehnen die Beteiligung der Bundeswehr am Krieg in Afghanistan ab. Wir sind in höchstem Maße besorgt über die gegenwärtige Tendenz der deutschen Bundesregierung, gesellschaftlichen und internationalen Konflikten mehr und mehr militärisch zu begegnen. Aus klinischer Erfahrung mit kriegstraumatisierten Menschen, darunter auch Soldaten, setzen wir uns für eine Gesellschaft und einen Staat in Frieden ein, die alle Anstrengungen konsequent auf gewaltfreie Konfliktbearbeitung konzentrieren. Denn der Krieg selbst ist bereits Ursache schwerer Traumatisierungen in der afghanischen Bevölkerung und nun auch zunehmend unter den darin verwickelten deutschen Soldaten. Die Forderung, Therapie ohne kritische Hinterfragung des politisch-militärischen Kontextes zu betreiben, ist mit unserem Verständnis psychotherapeutischer Arbeit nicht vereinbar. Zitat Ende. Das wäre ein zweites Beispiel für die Reflexion gesellschaftlicher Anforderungen an Psychologen. Und in diesen Zusammenhang gehört auch die aus meiner Sicht hervorragende Analyse des hier in Kiel lehrenden Psychologieprofessors Rainer Mausfeld an der Beteiligung von Psychologen, insbesondere der amerikanischen Psychologiegesellschaft, an der Entwicklung der sogenannten weißen Folter, also insbesondere der psychischen Folter. Und er hat dazu eine, ja, wie ich finde, sehr gute Analyse vorgelegt im Oktoberheft 2009 der Blätter für deutsche und internationale Politik, also auch im Grunde eine Funktionskritik der Psychologie vorgenommen wird. Drittes Beispiel, Gesundheit ist nach einer Definition der WHO von 1948 nicht, Zitat, allein das Fehlen von Krankheiten und Gebrechen, sondern der Zustand vollkommenen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. Das passt aus meiner Sicht verblüffend gut zu jener Aufforderung, den man den Marxischen kategorischen Imperativ nennt. Nämlich, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Marx, scheint es mir, sorgt sich hier um die Realisierung und Herstellung objektiver gesellschaftlicher Verhältnisse, in denen diese Forderung der WHO vielleicht mal Realität werden könnte. Das heißt also Verhältnisse, in denen die freie Entwicklung eines jeden die Voraussetzung für die freie Entwicklung aller ist, wie es im Kommunistischen Manifest heißt. Gemessen an dem, was ist, handelt es sich sowohl bei den Vorstellungen der WHO wie bei den Vorstellungen von Marx und Engels um Utopien. Und auf den Zusammenhang zwischen Utopie und Wissenschaft will ich gleich nochmal kurz zurückkommen. Ich will aber erstmal nach diesen drei Beispielen zurück zu Horkheimer und dessen Vorstellung von kritischer Wissenschaft. Es sind derartige Fälle gemeint, wenn Horkheimer eben sagt, in kritischer Wissenschaft geht es darum, nicht nur die Details, sondern auch die Struktur mit zu thematisieren. Und es zeigt sich daran auch eigentlich der Doppelcharakter von Kritik, den ich ganz am Anfang schon erwähnt, jetzt nur nochmal unter einem anderen Blickwinkel sehen will. Kritik kann ja sowohl Kritik im Rahmen von systemfunktionalen Effektivitätskriterien sein, dass man sagt, eine bestimmte Sache funktioniert nicht so, wie wir das haben wollen, die Schüler funktionieren nicht in der Weise, wie ich das eigentlich will. Oder sie kann eben auch eine Kritik an der Struktur sein, in der das Funktionieren stattfinden soll. Und das ist so eine Art Doppelfunktion von Kritik, die man auch immer mit bedenken muss. Jedenfalls die von mir beschriebene Kritikebene kann man Funktionskritik nennen, nämlich Kritik, Reflexion der Funktion der Psychologie in der Gesellschaft und für die Gesellschaft. Inwieweit jetzt diese Kritik, Funktionskritik, sich allgemein auf gesellschaftliche Zusammenhänge bezieht oder auch bestimmte politische Entwicklungen thematisiert oder fundamentale Kritik an den ökonomischen Grundlagen dieser Gesellschaft ist, das ist der Funktionskritik im Einzelnen noch nicht anzusehen, das muss man dann im Einzelnen sehen, das ist aber alles damit möglicherweise gemeint. Jedenfalls war die Kritik an der Funktion der Psychologie in unserer Gesellschaft, die als kapitalistische, an Verwertungsinteressen orientierte Gesellschaft gefasst wurde, war die Kritik an dieser Funktion einer der Ausgangspunkte der Entstehung der kritischen Psychologie. Es ist also erstmal entstanden aus dem Nachdenken darüber, welche Funktion hat eigentlich die Psychologie bei uns. Die zweite und damit auch durchaus verbundene Ebene, auf die ich jetzt etwas kürzer komme, ist die Ebene der Methodenkritik. 1970 hat Klaus Holzkamp einen Aufsatz geschrieben, der relativ schnell sich verbreitet hat und in der Studentenbewegung diskutiert wurde, und der hieß Zum Problem der Relevanz psychologischer Forschung für die Praxis. Das ist wie so eine Art Ausgangsdokument dieser Richtung. Es war ein insbesondere methodisch oder methodologisch orientierter Artikel, und der stellte fest, dass, bezog sich erstmal auf eine Analyse des Experiments, wobei man dazu sagen muss, dass Holzkamp zu dem Zeitpunkt, als er sozusagen anfing, sich mit solchen Sachen zu befassen, schon Lehrstuhlinhaber an der FU war und selber experimentell arbeitender Psychologe war in der Wahrnehmungsforschung. Also der kannte das sehr genau von innen, was er da machte und sagte. Und er sagte, bei dem Experiment ist Folgendes. Er sagt, es kann dort bestenfalls erfasst werden, wie Menschen unter fremdgesetzten, von ihnen unbeeinflussbaren Bedingungen sich verhalten. Es wird damit aber methodisch davon abgesehen, natürlich auch theoretisch, dass Menschen nicht nur unter Bedingungen leben, sondern dass sie auch ihre Lebensbedingungen schaffen, in sie eingreifen und sie verändern können. Wer aber als Versuchsperson anfängt, im Experiment Überlegungen daran anzustellen, warum das Ganze irgendwie sinnvoll ist, oder ob man nicht lieber rausgehen sollte und andere Sachen machen sollte und überhaupt die ganze Fragestellung soll, der fliegt ja raus. Das heißt, in der Struktur des Experiments ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man da widerspricht. Es gibt interessanterweise eine einzige mir bekannte Ausnahme. Das sind die wahrscheinlich allen Teilen bekannten Milgram-Experimente, wo es ja darum geht, sozusagen Gehorsam zu messen. und dadurch zu bestimmen, bis zu welchem Ausmaße Leute, also Versuchspersonen, anderen Leuten, die also vertraute Versuchsleiter sind, Elektroschocks geben als Strafe für falsche Antworten. Und das Gehorsam war ja definiert, dass die Leute also bis zu 450 Volt gehen. Und da ist aber als ungehorsam definiert, dass die Leute irgendwann abbrechen und sagen, nee, ich höre jetzt auf. Ja, das kann, in 15 Stufen geht das immer höher, ist auch relativ realistisch gestaltet worden. Und das ist aber jedenfalls das Einzige, was ich erstmal präsent habe und kenne, wo dass eine Versuchsperson aussteigt oder sich gegen das Experiment wehrt und in die Verhältnisse eingreift, sondern Teil des Experiments selber ist. Sonst sind sie eben sozusagen als Abhängige gedacht in vorgegebenen Verhältnissen. Und Holzkamp sagte dann, die Psychologie muss auch methodisch dem Umstand Rechnung tragen, dass Menschen nicht nur unter Bedingungen leben, sondern dass sie in sie eingreifen können. Und das heißt, dass man sozusagen den Umstand der objektiven Bestimmtheit, aber auch die Möglichkeit der subjektiven Bestimmung theoretisch und methodisch fassen muss. Das wäre so die allgemeinste Ebene der Methodenkritik, die allgemeinste Ebene. Und ich würde jetzt zu dem dritten Moment kommen, nämlich was ich Begriffskritik nennen will. Und das will ich an ein paar Beispielen darstellen. Erstmal möchte ich davon ausgehen, dass es auch dann Klaus Holzkamp war, der sagte, dass es für die bestehende Psychologie charakteristisch ist, dass sie das einzelne Individuum als das Konkrete bestimmt und die Gesellschaft als was bloß Gedachtes. Und er sagt, wenn man das so macht, dann wird eigentlich Konkretes und Abstraktes vertauscht und durcheinander geschmissen. Jetzt ist die Frage, wie kommt er zu dieser Auffassung, die mit den Feuerbach-Thesen von Marx zu tun hat, aber das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Wie kommt er dazu, diese Aussage zu treffen? Und ich würde das gerne an einem kleinen Beispiel bringen, nämlich an einem notorisch unkonzentrierten Schüler. Jetzt könnte man sagen, es ist ja klar, es ist dieser Schüler, der ständig unkonzentriert ist. Man könnte auch sagen, das ist der, der hat eine Konzentrationsstörung, in gewisser Weise hat er die Eigenschaft konzentrationsgestört oder unkonzentriert, sagen wir einfach mal ein bisschen netter ist, unkonzentriert. Jetzt wäre natürlich zu bedenken, wenn man jetzt diagnostiziert, dieser Typ ist ständig unkonzentriert, dass man sagt, naja, es wäre ja denkbar, dass zu dem konzentrationsschwachen Schüler ein didaktikschwacher Lehrer gehört. Und dann könnte man aber noch weiterdenken und sagen, naja, zu dem didaktikschwachen Lehrer gehört ja vielleicht auch der Umstand, dass dieser Lehrer sich unter dem Druck von Lehrplänen sieht, die er meint durchpauken zu müssen, die sich wiederum andere Leute gedacht haben, die unter und so weiter und so fort. Und dann würde man, wenn man das so denkt und so sieht, dass diese Konzentrationsschwäche des Schülers von vielen möglichen Vermittlungen dessen absieht, was eigentlich mit dieser Konzentrationsschwäche zu tun hat. Das heißt, man kann das auch so sagen, das, was so konkret als die Konzentrationsschwäche und Eigenschaft des Schülers aussieht, ist in Wirklichkeit abstrakt, weil nämlich von den Vermittlungsprozessen, aus denen heraus verständlich wird möglicherweise, warum das unkonzentriert ist, abgesehen wird. Und absehen heißt ja auf Latein abstrahieren. Und das heißt, das, was als konkret erscheint, ist dann abstrakt, wenn die Vermittlungsprozesse mit den gesellschaftlichen, institutionellen Verhältnissen nicht mitbedacht werden. Und dann würde man natürlich sagen, konkret eine Sache begreifen, heißt, dass man sie in ihren gesellschaftlichen Vermittlungen auf den Punkt bringt, was aber nicht heißt, dass man Dinge einfach als Eigenschaften von Personen sieht. Und insofern kann man auch sagen, sind entsprechende Eigenschaften und Persönlichkeitskonzepte so zu fassen, dass sie von diesen Vermittlungen absehen und dass das heißt, dass da, zumindest der Tendenz nach, objektive Beschränkungen in subjektive Beschränktheiten umformuliert werden. Dass den Leuten in die Schuhe geschoben wird, was man in seinen Vermittlungsprozessen eigentlich analysieren müsste. Das heißt, gesellschaftliche Sachverhalte werden personalisiert. Das ist eines der kritischen Grundkonzepte, eigentlich jedweder kritischen Wissenschaft, Sozialwissenschaft, Personalisierung, Das heißt, die Umwandlung objektiver Beschränkungen in subjektive Beschränktheiten. Nächster Punkt ist das, was man Naturalisierung nennen kann, was mit dieser Personalisierung zusammenhängt. Und das würde ich gerne am derzeit im Elite-Diskurs besonders beliebten Beispiel der Begabung erläutern, was darunter zu fassen ist. Wobei Begabung, das ist natürlich in der Psychologie nicht besonders sensationell ist, kein besonders scharf definierter Begriff ist, sondern es gibt mehr als 100 unterschiedliche Definitionen. Man kann aber sagen, die haben dann einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Erstens, das ist ein individuelles Merkmal, das das betreffende Individuum, das das Merkmal angeblich hat, zu zweitens, also bestimmten Leistungen befähigt. Und diese Leistungen sind drittens qualitativ oder quantitativ im Vergleich zu anderen Individuen überdurchschnittlich stark ausgeprägt. Mit Begabung wird insofern eine Art Disposition bezeichnet, die zur Entäußerung bestimmter Leistungen befähigt. Leistungen sind, sagen wir, Klavierspielen, Klaviere tragen, Bomben werfen, Schweine schlachten, Klausuren schreiben, Alte pflegen, das sind alles Leistungen. Jetzt ist aber so, dass Leistungen liegen auf der Beobachtungsebene, das kann man sehen. Begabung ist aber ein Konstrukt, das herangezogen wird, um diese Leistungen zu deuten. Also Begabung ist nicht etwas, was man empirisch beobachten kann und das es in diesem Sinne empirisch gibt, sondern es ist ein Konzept, mit dem man das, was man beobachten kann, deutet. Das ist kein empirischer Sachverhalt, sondern Deutungskonzept. Nun ist gerade in der Psychologie sozusagen, dass man denkt, Deutungskonzepte hätten eine Realität. Besonders verführerisch. Man begegnet zum Beispiel natürlich auch immer wieder Leuten, die von sich sicher sind, dass sie ein Über-Ich haben. Also dass sie so richtig haben. Oder auch eine Identität haben, sozusagen als ontische Qualität. Man begegnet weniger Leuten, die von sich sagen, dass sie ein Looking Glass Self haben. Das ist auch so ein Konzept. Nur, wenn man Looking Glass Self haben will, muss man schon eine gewisse soziologische Bildung haben, weil dieses Konzept ungefähr 100 Jahre alt ist und von Cooley stammt und mittlerweile nicht mehr so bekannt ist, obwohl es auch eine Art von Identitätskonzept ist. Was ich jetzt sagen will, ist, das ist so eine bestimmte Art von Begriffsrealismus, dass man Sachen empirische Gegebenheit zuschreibt, obwohl es in Wirklichkeit Deutungskonzepte sind. Und es ist einer der Umstände, dass man sozusagen, wenn man psychologisch denkt, immer darauf achten muss, werden hier eigentlich bestimmte Deutungskonzepte quasi ontologisiert? Oder wird auch klar, dass es sich um Konzepte handelt, mit denen man was man beobachten kann, deutet? Also das ist die Frage des Identitätskonzepts. Psychologie ist ja jahrzehntelang ohne das Konzept der Identität ausgekommen. So eine bestimmte Randexistenz bei Erikson und so war schon da, spielt aber keine große Rolle. Seit ungefähr 20 Jahren ist Identität ein relativ wichtiges Konzept und man kann sehr schön darüber nachdenken, wie das eigentlich kommt, dass dieses Konzept jetzt auch in die Psychologie Eingang gefunden hat. Und dann wird man, jedenfalls aus meiner Sicht, feststellen, dass das zu tun hat auch mit einer gewissen Art von Marginalisierung und wann Leute eigentlich darüber nachdenken, ob sie überhaupt eine Identität haben oder wann sie sie überhaupt brauchen. Oder dass beispielsweise, wenn man dann jetzt sagt, also sozusagen die Deutschen haben dann auch eine bestimmte Art von Identität und dann jetzt marginalisierte Türken auch anfangen, stolz auf sich zu sein und dann in so eine Art von Diskurs reingeraten mit Nationalstolz, der mit Identität verbunden ist, der aber sozusagen keine Seinsweise von Menschen ist, sondern eine Reaktion auf bestimmte Arten von Marginalisierung, der jedenfalls eine Möglichkeit über den Boom des Identitätskonzeptes nachzudenken. Oder auch Über-Ich ist nicht was, was man hat, sondern eine bestimmte psychoanalytisch intendierte Konzeption, mit der man bestimmte Bedrückungen, unter denen man leidet, auf eine spezifische Weise erklären will. Ja. Denn sonst würde ja heißen, wenn jetzt jeder psychologische Ansatz mit den Begriffen, die haben, wenn wir das alles quasi als Seinsqualitäten hätten, das wäre ja also unglaublich, wie viel man dann irgendwie haben müsste. Na gut, also jedenfalls das Problem ist dieser begriffsrealistische Irrtum, dass man Begriff und Realität vermengt Und das ist auch ein Punkt, der gerade bei dem Beispiel Begabung meines Erachtens von großer Bedeutung ist, dass man nämlich sozusagen von bestimmten Leistungen auf Begabung schließt und dann mit dieser Begabung zirkulär diese Leistung erklärt. Wenn ich jetzt den Begabungsbegriff problematisiere, heißt das nun noch lange nicht, dass ich damit jetzt leugne, dass es Leistung oder Leistungsunterschiede gibt. Also man kann ja beobachten beispielsweise, dass irgendein Metzger sozusagen in der gleichen Zeiteinheit mehr Schweine mit weniger Quieke niedermacht als ein anderer Metzger, und das lässt sich beobachten, aber inwieweit das Ausdruck einer gewissen Metzgerbegabung oder Niedermachungsbegabung ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Das heißt also, der Umstand, dass sozusagen von Leistung auf diese Disposition geschlossen wird, ist eine Art von zirkulärer Figur, die aber nicht ganz ohne Funktion ist, nämlich, dass man Leistungsunterschiede praktisch biologisch, genetisch deutet. Das ist sozusagen das, was auch in gewisser Weise eine Funktion solcher Deutung ist. Jetzt besteht, das war es nochmal ein bisschen allgemeiner fast, das Problem im Verhältnis von Begabung und beobachteter Leistung darin, wie das Verhältnis von natürlich-biologischen, gesellschaftlichen und individuell-biografischen Dimensionen unserer Existenz zu fassen ist. Denn es tritt ja eigentlich immer vermischt auf. Formal gesehen ist die Argumentationslogik, dass man Leistung mit Begabung kurzschließt, dieselbe wie bei der Denkfigur, dass man Verhaltensweisen von Männern und Frauen auf deren angeblich natürliche Weiblichkeit und Männlichkeit zurückführt. Was ja auch im Augenblick wieder ein bisschen modern ist, dass man also sozusagen die Gender-Konstitution, das heißt die Gesellschaftlichkeit des Unterschiedes zwischen Männern und Frauen, leugnet oder kleiner macht. Und was damit passiert ist, dass man sozusagen bestimmte gesellschaftliche Unterschiede auf die Weise biologisch oder biologistisch fassen kann und damit auch natürlich eine gewisse Art von Ordnungsfunktion für diese Gesellschaft hat. Jetzt kann man natürlich einwenden und sagen, naja, wie weit jetzt also Leistungsunterschiede auf verschiedene Faktoren oder Dimensionen zurückgehen, ist auf lange Sicht unentscheidbar. Aber ich finde die Art und Weise, wie man wissenschaftlich mit dem Problem umgeht, die ist also meines Erachtens keineswegs gleichwertig. Denn wenn ich dazu neige, Leistungsunterschiede von Menschen, Lebensäußerungsunterschiede quasi auf ihre individuellen Dispositionen zurückzuführen, dann ist gleichzeitig die Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen, die auch für diese Unterschiede verantwortlich sein können, in gewisser Weise entwichtigt. Und das ist schon in gewisser Weise von wissenschaftlicher und auch gesellschaftlicher Brisanz, zumindest dann, wenn man davon ausgeht, dass die Unterschiede, mit denen wir zu tun kriegen, sozusagen mit sozialen Unterschieden, mit Geschlechtsunterschieden und vielleicht auch mit den Fragen der ethnischen Herkunft zu tun haben. Und beim gegenwärtigen Forschungsstand ist es meines Erachtens weder gleichwertig noch gleichgültig, welche Art von Fragen man eigentlich an Probleme stellt. Und da denke ich mir, ist das Beharren auf der Frage, was es eigentlich ist, was gesellschaftlich zu betrachten ist, um solche Unterschiede zu klären, und was gesellschaftlich zu tun ist, damit Menschen ihre Möglichkeiten entfalten können, die sozusagen zentralere, emanzipatorischere und auch wissenschaftlich gehaltvollere Art und Weise, Fragen zu stellen. Weil nämlich diese Art der Fragestellung das sozusagen unserem Handeln überantwortet, wie wir diese Verhältnisse ändern können, während bei anderen Arten von Fragestellungen das Moment der Verhältnisse eigentlich kaum noch eine Rolle spielt. Man kann auch im Prinzip klar sagen, wenn ich jetzt über die ganze Frage von Gentechnologie und deren Veränderung, nicht dass jetzt die Frage, dass man solche Sachen untersucht, sondern welche Erwartungen damit verbunden sind. Ich betreue selber eine Promotion zur Frage, der sozusagen genetischer Verhältnisse in der Psychologie. Aber man könnte ja sagen, ich hatte ja eben gesagt, es geht darum, Verhältnisse umzuwerfen, in denen Menschen beleidigt, geknechtet, erniedrigte Wesen sind. Und man kann bestimmte Utopien der Gentechnik auch so fassen, dass man sagt, es geht darum, Menschen zu schaffen, die unter allen Verhältnissen irgendwie funktionieren und die den Verhältnissen anzupassen. Das ist eine fundamental andere Auffassung, als humane Verhältnisse zu schaffen, in denen sich Leute irgendwie auf ihre Weise entfalten können. Und diese Momente, welche Funktion, also jetzt auch übergreifende Denkweisen haben, würde in so einer Art wissenschaftlichen Diskurs aus meiner Sicht mit reingehören. Wenn man also jetzt davon, wenn man davon ausgeht, dass die Gesellschaft, wie wir die im Augenblick vorfinden, auch die Entfaltung menschlicher Möglichkeiten behindert, dann wäre die Aufgabe von kritischer Wissenschaft und kritischer Psychologie, sozusagen das auf den Punkt zu bringen. Auf den Punkt zu bringen, was sind eigentlich die Momente, die Menschen daran hindern, ihre Möglichkeiten auf den Punkt zu bringen, und gleichzeitig zu fragen, inwieweit ist auch die Psychologie sozusagen daran beteiligt, diese Momente eher zu verdunkeln. Und es würde um die Perspektive gehen, nämlich zu gucken, was muss eigentlich verändert werden, damit diese Möglichkeiten entfaltet werden. Das würde aber heißen, dass eine Psychologie, die glaubt, dass sie jenseits gesellschaftlicher Widersprüche objektiv sein kann, im Grunde selber schon als parteilich blamiert ist, weil wenn wir in einer widersprüchlichen Gesellschaft leben, können wir nicht eine Wissenschaft betreiben, die diesen Widersprüchen den Rücken kehrt und so tut, als könnte man dann irgendwelche Aussagen machen. Also als wäre jetzt die Frage darüber, was Lernen ist und wie Lernen ermöglicht ist, völlig unabhängig davon zu diskutieren, wie Lernen in Hochschulen oder auch Schulen sozusagen formiert wird. Kritische Wissenschaft bedeutet immer, dass man im Wirklichen versucht, das Mögliche ausfindig zu machen. Dass man Begriffe braucht, mit denen man sozusagen Verkürzungen als Verkürzungen erkennt. Kleine Beispiel von eben, ne, dass da behauptet wird, es geht um soziale Handlungskompetenz, es in Wirklichkeit aber geht nur darum, sich bestimmten Sachen anzupassen. Und jetzt würde man sagen müssen, dass man den Begriff der sozialen Handlungskompetenz wirklich emanzipatorisch definiert, dann kann aber nicht mehr darin bestehen, dass man genau das macht, was einem vorgeschrieben wird, sondern dann würde soziale Handlungskompetenz bedeuten, dass man auch genau solche Fragen diskutiert. Und das ist es, was eigentlich Wissenschaft und Utopie verbindet, dass sie nicht faktisch festschreibt, was existiert und das nur beschreibt, sondern dass sie die Widersprüche in der Art und Weise, wie wir existieren, erkennt und in diesen Widersprüchen auch Bewegungs- und Entfaltungsmöglichkeiten ausmacht. Es ist nicht von vornherein klar, was es sein wird. Aber es ist meines Erachtens notwendiger Bestandteil von Diskussionen, auch im Hochschulbereich. Wobei das so ist, dass kritische Psychologie, wie ich sie jedenfalls verstehe, nicht die Absicht hat, Leuten zu sagen, wie sie zu sein oder zu leben haben. Und zwar deswegen, weil man Freiheit und Emanzipation nicht als fremdgesetzte Norm fassen kann. Das heißt, die Perspektive sind eigentlich nicht, wie ich eben schon sagte, perfekte Menschen in beliebigen Verhältnissen, sondern Verhältnisse, in denen der Mensch kein verächtliches Wesen ist. Ich glaube allerdings auch, dass wenn man so Sachen so denkt, dass das auch bestimmte Verbindungen dazu hat, wie eigentlich Universität funktioniert, wie Lehre funktioniert, wie Diskussionen und Umgang miteinander. Kritisches Denken kann man nicht befehlen, man kann es aber durchaus behindern. Indem man also beispielsweise eine bestimmte Art von Lehrveranstaltungen macht, in denen wenig diskutiert wird, in denen keine Hinterfragungen da sind, Universitätsstrukturen, die so organisiert sind, dass eine Gruppe, nämlich die Professoren, sich schon deswegen nicht um die Meinung der anderen kümmern muss, weil sie ohnehin eine strukturell gesicherte Mehrheit haben. Das sind ja alles keine Voraussetzungen dafür, dass man ernsthaft über bestimmte Sachen diskutiert. So, ich will zurückkommen auf diese Frage der Begriffskritik, die ich ja an den Beispielen Personalisierung, Naturalisierung, Begabung und so weiter thematisieren wollte. Jetzt könnte man ja sagen, naja, aber wir sind zur Begriffskritik und so, wir sind doch in der Psychologie eine empirische Wissenschaft, Und wir entscheiden doch über solche Dinge mit empirischen Methoden. Was sozusagen richtig ist, ist doch bei uns keine Frage von irgendwelchen Faseleien, sondern es geht da zur Sache und zwar empirisch. So, ja, jetzt würde ich das mal sagen, warum das ein bisschen illusionär ist. Denn empirische Untersuchungen der üblichen Art können über die Relevanz von Konzepten nichts aussagen. Ich möchte das an einem schönen kleinen psychologischen Beispiel machen, was experimentell gut untersucht ist, nämlich dem Zusammenhang von intermittierender Verstärkung und Löschungsresistenz. Ist das allgemein klar, was es ist, oder soll ich es kurz erläutern? Ich weiß nicht, wie viele Nicht-Psychologen hier sind. Kurz sagen, was es ist? Gut. Also Verstärkung heißt, dass man bestimmte Sachen belohnt. Und wenn man dann mit der Belohnung aufhört, dann wird dort das Verhalten, was belohnt worden ist, nicht mehr gezeigt. Und das heißt, das Verhalten wird in der Sprache der Psychologen dann gelöscht. Intermittierende Verstärkung bedeutet, dass diese Verstärkung nicht jedes Mal erfolgt, sondern nach bestimmten, mehr oder weniger undurchschaubaren Plänen. Und wenn jetzt sozusagen diese intermittierende Verstärkung aufhört, dann dauert das sehr viel länger, bis das Verhalten, um das es geht, gelöscht wird. Das kann man sich sehr gut an einem Angler vorstellen. Der Angler ist ein schönes Beispiel für sowas. Stammt doch aus einem psychologischen Lehrbuch. Jemand, der angelt und die Angel in den See reinwirft und jedes Mal einen Fisch an der Angel hat, der wird sozusagen normal verstärkt, immer verstärkt. Der normale und gemeine Angler, der hat aber nicht jedes Mal einen Fisch an der Angel, sondern in Intervallen, die nicht ganz so schaubar sind. Dieser Angler wird intermittierend verstärkt. Jetzt kann man sich leicht vorstellen, dass der Angler, der jedes Mal einen Fisch an der Angel hat, wenn er 10 Mal keinen mehr dran hat, sagt, das hat ja keinen Sinn mehr, ich gehe zum nächsten See. Das ist leicht vorstellbar. Der intermittierend verstärkte Angler, der wirft wahrscheinlich ungefähr 200 Mal noch die Angel rein, weil er noch nicht so richtig raus hat, dass das nichts mehr ist. Das ist also gut nachzuvollziehen. So. Intermittierende Verstärkung Löschungsresistenz ist ein Beleg für Reizreaktionslernen in der Psychologie. Nämlich, dass wir auf Reize reagieren und versuchen, Irrtumlernen machen. Dafür steht intermittierende Verstärkung. Man kann auch sagen, dass der Angler in einer spezifischen Situation ist, wo er sozusagen, das, was er tut, ist ja für ihn völlig undurchschaubar, der See, und da ist er auf Reizreaktion zurückgeworfen. So, jetzt kann ich zeigen, dass Reizreaktion im menschlichen Lernen eine Rolle spielt. Welche Relevanz es hat, kann ich damit überhaupt nicht beweisen. Das kann man leicht daran zeigen. Man könnte ja sagen, also die Psychologie hat gezeigt, die Menschen lernen bereits reaktionsmäßig und das ist empirisch gezeigt und immer wieder bewiesen worden. Also machen wir das in der Fahrschule auch so. Das heißt, wenn die Fahrschüler Bremslichter kennenlernen sollen, dann machen wir demselben Prinzip. Die fahren los, kacheln in so ein Auto rein und nach 20, 30 Mal haben sie raus, dass sie jedes Mal dann reinkacheln, wenn vorher ein Lämpchen bei dem Auto vorher angegangen ist. Das wäre die Art und Weise, wenn man mit Reiz- und Reaktionslernen Fahrschülern beibringt, was die Bremslichter sind. Kein geistig gesunder Fahrlehrer wird das machen, sondern die werden sagen, wir haben eine Art anderes Lernen, das ist das sogenannte bedeutungsvermittelte Lernen, wir sagen ihnen das jetzt mal, vielleicht auch zweimal, und dann ist ihnen klar, was das ist, und dann treten sie auf die Bremse, wenn sie diese beiden Lämpchen sehen. Dann wird der Fahrschüler sagen, ja, und die Fahrschülerin, ja, machen wir so. Das heißt, diese ganzen Schrottautos, die im Reizreaktionslernen erzeugt werden, kann man nicht sparen. So. Empirisch sind beide Sachen irgendwie natürlich völlig klar. Was aber jetzt relevant ist, was angemessen dem menschlichen Lernen ist, lässt sich mit diesen empirischen Methoden also keineswegs beweisen. Und das heißt, die Argumentation, dass das, was jetzt in der Psychologie wesentlich und wichtig ist, sich ja empirisch zeigt, haut nicht hin. Weil es wieder abhängig ist, weil das, was wir empirisch zeigen können, abhängig ist von den Grundbegriffen, die wir auch in die empirischen Untersuchungen reinbringen. Ich kann zwar mit einer empirischen Untersuchung, experimentellen Untersuchung zum Reizreaktionslernen und zur intermittierenden Verstärkung spezifische Theorien im Rahmen der Reizreaktionspsychologie widerlegen oder vorläufig bewähren, aber die Relevanz und die Bedeutung der Begriffe Reiz und Reaktion für die Psychologie und für menschliches Lernen kriege ich mit noch so vielen empirischen Untersuchungen nicht hin, sondern es ist eine völlig andere Ebene der Auseinandersetzung. Und die Auseinandersetzung ist die, die ich jetzt sozusagen hier in der ganzen Zeit im Hintergrund habe, Das ist zwar mit empirischen Untersuchungen vermittelbar, aber die haben dann nicht die Beweisfunktion, die sie möglicherweise für Einzeltheorien haben. Also zusammengefasst, wir können mit solchen empirischen Methoden diese Fragen der Psychologie nicht klären. Das muss auf anderen Ebenen tun, die ich aber jetzt hier nicht im Einzelnen ausführen will. Ich will nur noch zum Abschluss ein paar Sachen sagen, die im Zuge kritischer Psychologie jetzt auch, sagen wir, von Bedeutung sind. Das nur, um das so einen kleinen Einblick zu geben, dass für uns ein zentraler Begriff der Begriff der Handlungsfähigkeit ist, mit dem zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die Art und Weise, wie Menschen ihr Leben bewältigen, sozusagen immer in Verbindung zu setzen ist, auf was sie erfahren, was sie fühlen und so weiter, mit den Verhältnissen, in denen sie das tun. Wobei für uns aber zentral ist, dass gesellschaftliche Verhältnisse oder auch die Bedingungen, unter denen wir existieren, nicht bedeuten, dass sie sozusagen unser Handeln determinieren oder direkt bedingen, sondern so, dass das, was wir vorfinden, für uns ein Ensemble von Handlungsmöglichkeiten oder Handlungsbehinderung ist, zu dem wir uns verhalten können, in gewisser Weise aber auch verhalten müssen, und dass wir unter diesen Bedingungen, unter denen wir existieren, für uns bestimmte Dinge als Prämissen akzentuieren, andere akzentuieren andere Sachen, und das aber sozusagen dann, das heißt, dass man Psychologie fassen muss, nicht als eine Wissenschaft, in der Bedingungen auf Menschen wirken, sondern dass Bedingungen erfahren werden und dass sich Menschen zu diesen Bedingungen verhalten können und dass Handlungen sozusagen nicht bedingt und determiniert sind, sondern dass sie, wie wir sagen, in diesen Prämissen begründet sind. Und dass der Umstand, dass menschliches Handeln begründet ist, dass das sozusagen ein zentrales Moment von Psychologie sein sollte, also nicht im Bedingtheitsdiskurs zu diskutieren, sondern im Begründungsdiskurs. Das heißt, dass man sozusagen den subjektiven Weltbezug nicht als einfach Innerlichkeit fasst, sondern dass begründet heißt, dass man sozusagen die subjektiven Handlungsintentionen mit den Verhältnissen, unter denen die gemacht werden, von denen sie auch beeinflusst werden, fasst. Das heißt übrigens keineswegs, dass deswegen alles unbewusst, dass deswegen alles bewusst sein müsste, sondern gerade die Rede von Unbewussten macht ja eigentlich nur in diesem Begründungsdiskurs Sinn. Man wird ja zum Beispiel nicht sagen, Lackmuspapier färbt sich ja zum Beispiel rot oder blau, und Lackmuspapier färbt sich mit Sicherheit nicht bewusst rot oder blau. Aber es würde wahrscheinlich auch keiner sagen, dass Lackmuspapier sich unbewusst rot und blau färbt. Sonst färbt sich einfach rot und blau, oder beziehungsweise es wird bedingt rot und blau. Der Begriff des Unbewussten macht eigentlich nur Sinn in der Konzeption, die nicht im Bedingtheitsdiskurs ist, sondern tatsächlich im Begründungsdiskurs. Ein weiterer Punkt, den ich noch reinbringen will, weil er immer wieder auch auftaucht, dass mit dieser Sichtweise, die ich versucht habe, jetzt nur in wenigen Worten darzustellen, auch verbunden ist, dass man andere Menschen nicht als irrational qualifiziert. Das ist ja gerade in vielen psychologischen Diskursen, habe ich jetzt wieder einen Artikel gelesen, dass Menschen sich am laufenden Band irrational verhalten, außer den Psychologen, die alles zu schauen, sondern dass der Begriff, andere als irrational zu disqualifizieren, sozusagen selber problematisch ist, und dass, wenn ich sage, dass irgendjemand was Irrationales tut, das gleichbedeutend damit ist, dass ich die Verständigung mit ihm aufgegeben habe, dass es mich nicht interessiert, was er eigentlich für Gründe hat, und dass ich sozusagen jede Art von Auseinandersetzung abbreche. Ich finde, dass man das ganz gut an einem kleinen Beispiel erläutern kann, was ich damit meine. Das ist, ich habe mal ausgedacht, dass eine Frau bei IKEA einen Kleiderschrank kauft und den, wie das bei diesem Geschäft ja üblich ist, in Einzelteilen mit nach Hause nimmt und dann den Kleiderschrank zusammenbaut. Und dann steht er da mehr schlecht als recht, steht er da rum im Schlafzimmer. Und dann kommt die Straßenbahn vorbei, rumpelt, und der Kleiderschrank kracht zusammen. Dann macht es einen zweiten Versuch, diesen Schrank aufzubauen, geht auch schon ein bisschen schneller. Ist aber im letzten Endes nicht so ganz erfolgreich, weil nämlich dann dieser Schrank wieder zusammenkracht. Dann ruft sie bei IKEA an und schildert das Problem, hat einen netten Mitarbeiter dran und der sagt, ja, ich komme mal vorbei und sehen wir das an. Das wird wahrscheinlich nichts, wenn sie das machen. Fährt er dahin, setzt den Schrank zusammen, macht das wahnsinnig schnell und auch sehr freundlich und so, und der Schrank steht dann einigermaßen stabil. Und dann sagt der Mitarbeiter von IKEA, ich bleibe jetzt nochmal hier, bis die nächste Straßenbahn kommt, und dann kann ich nämlich gucken, ob der jetzt auch stehen bleibt, wenn die Straßenbahn kommt. Der sagt, die Frau ist wahnsinnig nett. Sagt, damit ich das besser sehen kann, ich jetzt in den Schrank rein, mache den zu, nehme eine Taschenlampe, damit ich sehe, wenn er zusammenkracht, ob dann irgendwie was passiert. Steht also jetzt in dem Schrank und wartet. Ja, okay. Die Frau, sehr nett, sagt, er ist ja sehr massen nett, der Typ geht in den Keller und holt ihm eine Flasche Bier. Und in dem Augenblick passiert das, was in solchen Geschichten immer passiert, der Mann kommt nach Hause. Geht ins Schlafzimmer, sieht diesen neuen Schrank, oh, denkt der neue Schrank, macht den auf. Was machen Sie denn hier? Ja, ich warte auf die Straßenbahn. Ja, jetzt würde man natürlich sagen, jemand, der in der Situation sagt, ich warte auf die Straßenbahn, das ist sozusagen das Irrationalste, was man sich vorstellen kann. Vollkommen bescheuert, bekloppt, abwegig. So. Wenn ich aber sozusagen die verschiedenen Weltbezüge dieses Mannes rekonstruiere und mich mit ihm auf die Begründung einlässe, ist das eigentlich nicht mehr irrational, sondern nachvollziehbar und verständlich. Das meine ich damit, dass der Gegenbegriff zum Irrationalen der Versuch ist, die Gründe und Vermittlungsverhältnisse zu analysieren, was aber heißt, dass man dann eigentlich auch sozusagen die Menschen selber in den Forschungsprozess auf eine Weise einbeziehen muss, dass sie nicht nur Gegenstand der Forschung sind, sondern sozusagen bewusster Bestandteil von Forschung, dass sie sozusagen Mitforscher sind. Und dass die sozusagen professionell Forschenden und die dann Mitforschenden gewisserweise auch selber voneinander lernen. Und dass man dann diesen Moment der Irrationalität, das kann ich dann zwar noch auf gesellschaftliche Verhältnisse anwenden, das kann man schon, aber es ist was anderes, als ob man damit sozusagen menschliches Handeln im Grunde auf eine bestimmte Weise abqualifiziert. Ein Punkt noch zum Schluss. Es sieht jetzt so aus, als hätte ich, wie würde ich jetzt sagen, also wir haben, das ist, was die kritische Psychologie macht, das ganz andere mit diesem Gründungsdiskurs und die Mainstream-Psychologie hat damit gar nichts am Hute. So würde ich es aber nicht sehen, sondern was man sehr schön und gut zeigen kann, ist, dass in den, also jedenfalls vielen Theorien der sozusagen überkommenen Psychologie, die als Wenn-Dann-Sachen natürlich erscheinen und wie Bedingungsereignisrelationen sind, Reizreaktionsgeschichten und so weiter sind, also nomothetische Gesetzesformulierungen, dass in diesen Formulierungen verborgen Begründungsmuster drinstecken. Also ich habe einmal Wenn-Dann-Aussagen im Sinne Bedingung-Ereignis und ich habe einmal die Aussage Bedingung-Bedeutung-Prämissen und dann begründetes Handeln. Und das kann jeder und jede für sich selber mal ausprobieren, dass man in psychologischen Theorien, die man dann so kennt, zwischen dem Wenn-Teil und dem Dann-Teil der Aussage versuchsweise mal in funktionaler Weise reinsetzt. Oder vernünftigerweise, im Sinne von subjektiver vernünftigerweise oder nachvollziehbarerweise. Und wenn man das kann, also wenn jemand sozusagen bestimmte Sachen macht, beziehungsweise wenn er für bestimmte Dinge belohnt wird, dann wird er vernünftigerweise oder nachvollziehbarerweise die Handlung wiederholen. Das ist ein kleines Beispiel. Wenn man das kann, es gibt natürlich Randbeispiele, wo das nicht geht. Das ist oft im physiologischen Bereich schon der Fall. Man wird nicht sagen, also nehmen wir an, die Aussage Gedächtnis wird im Alter schlechter. Das kann man als Wenn-Dann-Sache formulieren und dann sagen, also wenn das Alter steigt, dann lässt das Gedächtnis nach. Da wird man nicht einfügen können vernünftigerweise oder subjektiv funktionalerweise. Und das ist ein kontingenter Zusammenhang. Das ist nicht notwendig und begriffsmäßig implikativ, sondern das ist ein kontingenter Zusammenhang. In dem Zusammenhang wäre jetzt sozusagen eine Begründungsgeschichte wieder, wenn jemand merkt, dass sein Gedächtnis nachlässt, fängt er an, sich Strategien zu entwickeln, wie er dem abhelfen kann. Kauft sich ein Notizbuch, macht sich also irgendwelche Knoten in Taschentücher oder weiter so fort, was es so Sachen gibt. Das wäre wieder mit vernünftiger Weise sinnvoll zu fassen, was anderes nicht. Und das Gros der Theorien, mit denen wir zu tun haben, lässt sich wunderbar reformulieren, nicht ist in vernünftiger Weise. Und wenn das stimmt, dann ist der offizielle nomothetische Diskurs der traditionellen Psychologie unterminiert, weil nämlich in diesem Diskurs verborgene Begründungszusammenhänge sind. Und dann wäre aber das, was die Psychologie macht, im Grunde ein grandioses Selbstmissverständnis. Und das würde auch heißen, das können wir gleich mal gerne noch ein bisschen weiter diskutieren, dass man solche Theorien nämlich gar nicht empirisch überprüfen kann. Weil Überprüfung heißt ja immer, dass abweichende Fälle Dinge widerlegen. Aber wenn ich Sinnzusammenhänge habe, dann ist, wenn jemand anders einen anderen Sinnzusammenhang konstituiert, das ist keine Widerlegung des ersten Sinnzusammenhangs, das ist einfach ein anderer Sinnzusammenhang. Und dann haben Daten nicht die Funktion der Prüfung von Theorien, sondern sie können verschiedene Varianten von Wenn-Dann-Zusammenhängen konkretisieren oder veranschaulichen. Die ganze Prüffunktion sozusagen der Psychologie ist in gewisser Weise dahin, wenn es stimmt, dass Kernaussagen der traditionellen Psychologie nicht nomothetisch sind, sondern in diesen nomothetischen Formulierungen begründungstheoretische Zusammenhänge drinstecken. Und dann wird man allerdings auch zu ganz anderer Art von wissenschaftlichen Aussagen kommen. Man wird eben zu Aussagen kommen, die sich mit solchen Begründungszusammenhängen befassen. Man macht dann auch keine Häufigkeitsaussagen mehr, sondern macht eben Aussagen über Sinnzusammenhänge. Man wird Leute nicht als Untersuchungsobjekte behandeln, sondern man wird sehen, dass sie Mitforscher sind. Man wird sagen, dass Subjekte zwar im Plural existieren, aber dass sie nicht im Durchschnitt existieren. Man wird nicht sagen, du bist eine Ausnahme, weil der Ausnahme, der Begriff der Ausnahme mit dem Begriff der Subjektivität eigentlich nicht vereinbar ist. Man kann nicht sagen, das ist so, aber du bist die Ausnahme und du fällst sowieso aus. Das sind ganz andere Redeweisen über Subjektivität. Und der Gedanke der Abweichung weicht eben vom Gedanken einer vernünftig verstandenen Subjektivität selber ab. Das heißt, wenn man über solche Sachen nachdenkt, kommt man zum Teil zu fundamental anderen Vorstellungen über den begrifflichen Hintergrund der Psychologie, über die Funktion der Psychologie, über die Methoden der Psychologie und auch die Möglichkeiten ihrer Aussagen. Und Verallgemeinerungsmöglichkeiten, das ist mein letzter Satz, bestehen dann nicht darin, dass man zentrale Tendenzen herausarbeitet, sondern dass man gesellschaftliches Eingreifen selber wiederum verallgemeinert im Hinblick auf die Humanisierung der Gesellschaft. Soweit erstmal mein Vortrag und dann lesen wir auf. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen wenig Zeit, aber ich brauche noch mehr. Gut. Bevor wir jetzt in die Diskussion starten, vielleicht mal kurz ein Hinweis, das Ganze wird aufgezeichnet. Wer es nicht möchte, dass dann Redebeitrag bei der letzten Frage stellt, aufgezeichnet wird, wir sagen nachher einfach Bescheid und schneiden wir das raus. Ja, vielen Dank, Herr Referent. Und wenn Fragen sind oder Diskussionsbedarf, dann bitte. Wir haben ja die Experimente. Ich habe es gerade nicht verstanden, wer im Studio rückt hat. Entschuldigung. Wir haben ja gerade am Anfang von dem Diskurs auch noch die experimentelle Praxis kritisiert, ja. Eben dieses Stichwort Mitforschungsprinzip. Nun sagt ja auch die klassische Psychologie, das ist aus methodischen Gründen, damit das sauber läuft und so weiter, richtig. Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund solche Sachen wie Pre-Tests, wie explorative Studien im Vorfeld und danach dann eben dieser harte empirische Verwahrsaussage, wie auch immer? Ist das Augenwischerei oder meinen Sie, das könnte dann ein guter Ausgleich in diesem Spannungsfeld sein? Von Augenwischerei würde ich nicht reden, sondern ich würde sagen, dass solche Sachen natürlich in der immanenten Logik der experimentellen Forschung drin sind. Das wird man natürlich so machen müssen. Das ist ja, es geht ja darum, dass man sozusagen dieser experimentellen Forschung sagt, man ist in der Lage und versucht das auch zu konstruieren, dass Leute auf Reize auf eine vorhersagbare Weise reagieren. Und dann muss ich sozusagen ja Menschen dazu bringen, dass sie unter vorgegebenen Bedingungen in einem festgelegten Rahmen ohne Alternativen, weitergehende Alternativen reagieren müssen. So. Und dann will ich diese Tendenzaussagen machen, da muss ich natürlich bestimmte Dinge und dann berücksichtigen, dass die Stichprobenziehung vernünftig ist, dass es randomisiert ist oder irgendwelche anderen Formen der Kontrolle da sind, dann muss ich auch Kontrollgruppen haben. Das liegt ja alles in der Logik drin. Nur das ist eine andere Logik, als zu sagen, dass ich Menschen handlungsfähig machen will. Ich will wissen, wie bestimmte Bedingungen auf die wirken. Und dann muss ich sozusagen bestimmte Dinge herstellen, Komplexitätsreduktion, die Leute müssen in einen Zustand gebracht werden, dass sie völlig labilisiert sind, dass sie keine andere Wahl haben, als auf die Reize, die geboten werden, auf irgendeine Weise zu reagieren. Und wenn man das so machen will, muss man natürlich auch die methodischen Vorkehrungen berücksichtigen, die das tun. Ich finde nur sozusagen die Gesamtbasis problematisch, nicht die einzelnen Schritte, die dazu gehören. Man kann zum Beispiel, jetzt außerhalb der kritischen Psychologie, ich weiß nicht, wie weit solche Sachen qualitativer Forschung hier diskutiert werden. Es gibt ja zum Beispiel auch so ein Konzept der Grounded Theory. Das ist ein Verfahren, das sozusagen Theorien nicht vorab definiert und prüft, sondern im Forschungsprozess selber versucht, Theorien zu generieren und zu entwickeln. Eine ganz andere Herangehensweise. Ja, das ist ja sozusagen in der Logik der Forschung, wird ja gesagt, naja, also wie Theorien zustande kommen, interessiert uns in gewisser Weise nicht, das mag auch bei der Kreativitätspsychologie sein. Theorien müssen so in gewisser Weise formuliert sein, dass sie in sich logisch konsistent sind, dass sie sozusagen den Stand der Theoriebildung repräsentieren und dass sie widerlegbar sind. So, und dann formuliere ich das und dann gucke ich nach. Und dann sagen die aber, damit habe ich im Grunde schon eine bestimmte Art von Scheuklappen. Weil alles, was jenseits dessen liegt, was ich mir ausgedacht habe, fällt an potenziellen Reaktionen raus. Das könnten Sie, wenn Sie das vertreten, vielleicht tun Sie es ja gar nicht, könnten wir natürlich sagen, naja, aber dann haben wir ja natürlich dann sozusagen im Verlauf dieser empirischen Forschung, haben wir dann, läuft es ja so, dann versuche ich was zu realisieren, experimentell, dann kommt aber raus, dass es doch nicht so ganz hinhaut. Dann wird die Hypothese spezifiziert, dann habe ich immer weitere Sachen drin. Also wer sich beispielsweise mit der Geschichte der Einstellungsforschung von Anfang bis später befasst hat, wird sehen, dass die ganze Einstellungsforschung ein Bereich ist, in dem sozusagen ein allgemeiner Begriff total in absolute Subvariablen zerfasert worden ist, bis nachher der ganze Anspruch, dass man über Einstellung Verhalten voraussagt, im Grunde flöten gegangen ist, bis auf kleine Minitheorien oder wie kaum man gesagt hätte, Theoretten, weil sozusagen der Zusammenhang flöten geht. Nur in der Logik der Sache ist das absolut vernünftig. Nur ich sehe in dem Gesamten keine Vernunft. Ja? Dann habe ich damit ein bisschen unterausgelegt. Also ich meinte jetzt, also hier am Institut gibt es auch ein paar Dozenten, die machen das so, dass sie eben erst eine kleine Zahl von Versuchspersonen nehmen, die ganz explorativ, also befragen, und dann eben daraus dann die Theorien ableiten für die mit dem großen N dann eben Leute, die dann in diesem unfreien Experiment sitzen, das meinen, ob sie meinen, dass das irgendwie ausreichend wäre oder ob das Augenwischerei wäre, ob man quasi alles mit diesem Mitforschungsprinzip machen müsste oder ob man eben quasi die Theorie auf diese Art und Weise gewinnen könnte und dann das respektive Experiment nachschieben kann. Ja, jetzt habe ich vielleicht besser verstanden, was Sie meinen. Also erstmal würde ich sagen, wenn man erstmal so eine explorative Untersuchung macht, wäre das jetzt noch nicht in dem Sinne Mitforschungsprozess, wo Leute wirklich auch eingreifen, was in Richtung Handlungsforschung geht. Ja, dass man gemeinsam Dinge verändert, dass man in Sachen eingreift. Was Sie jetzt sagen, ist ja die Argumentation, die man häufig findet, also ich weiß nicht, ob hier zum Beispiel das Lehrbuch von Bocht-Störing eine Rolle spielt, in Methodenausbildung, Evaluation und Forschungsmethoden, was man da liest, ist, dass das Verhältnis von qualitativer und quantitativer Forschung darin besteht, dass man sagt, qualitative Forschung hat zwei Funktionen, nämlich also diese Art von Voruntersuchung, wo man dann zu einer wirklichen Hauptuntersuchung kommt, oder dass qualitative Forschung dazu dienen kann, dass man so Ausreißer irgendwie versuchen kann aufzuklären. Wenn man so argumentiert, ist damit aber ja nicht aus der Welt, dass damit die Kernforschung trotzdem in dem stattfindet, was ich eben beschrieben habe, dass nämlich Menschen unter bestimmten Bedingungen nur reagieren sollen. Und diese Art spezifischer Reduktion, die ist ja dadurch nicht aufgehoben. Und das wäre aber der zentrale Punkt. Also man kann ja auch sagen, dass das sozusagen eine verborgene, organismische Anthropologie der experimentellen Psychologie ist. die nämlich, also wenn man sagt, Menschen sind Lebewesen, die quasi diskursiv und praktisch in ihre Verhältnisse eingreifen können und sozusagen nichtmenschliche Lebewesen sind welche, die eher unter Bedingungen leben und quasi sich anpassen an vorgegebene Sachen, dann kann man sagen, ist sozusagen diese, dann ist das eine Art von organismischer Anthropologie, die nicht ausformuliert, aber implizit da drin steckt, nämlich, dass man das so untersuchen kann. Und ich finde, dass mit Vor- und Nachuntersuchung der Hauptpunkt der Kritik nicht beseitigt ist. Der nämlich darin besteht, dass man zentral Aussagen darüber machen will, dass Menschen unter fremdgesetzten Bedingungen auf eine bestimmte Weise reagieren und daraus Rückschlüsse zieht im Hinblick auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten oder Tendenzen. Was ich aber jetzt, wenn ich noch wissens dazu was sagen kann, ich will nicht andere Fragen abwürgen. Ich habe schon ein bisschen noch ein anderes Beispiel gebracht. Aber, ja? Ich würde noch fragen, weil ich auch darauf bestehen kann, dass zum Beispiel Fragebögen, dass man die eigentlich schlecht interpretieren kann, weil man ja wirklich nie genau weiß, was die Person sich bei der Antwort denkt. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der in jetzt nicht nur kritischer Psychologie, sondern auch qualitativer Forschung diskutiert wird, dass mit dieser Art von Fragebögen die subjektiven Relevanzsysteme, ist dann der Begriff dafür, dass die damit nicht erfasst sind, sondern dass Leute gezwungen sind, dann also auf bestimmte Dimensionen in einer bestimmten Weise sozusagen zu reagieren. Und dass ich dann quasi meine Interpretation da reintrage und dann sagen, das ist das wohl, was die gemeint haben. Und dann kann man sich dann natürlich dann endlos drüber schreiben, neue Untersuchungen machen. Aber das würde ich sagen, ist in dem Punkt irgendwie genauso. Ja? Haben Sie nochmal ein konkretes Beispiel für ideale Versuchsbedingungen in der kritischen Psychologie? Weil Sie in Milgram-Experimente so ein bisschen angedeutet. Ja, nee, ich würde sagen, es gibt diese idealen Versuchsbedingungen nicht. Ideal wäre, wenn ich meinetwegen sozusagen, wenn man jetzt auf eine Institution wie Schule bezieht, dann wäre für mich nicht der Punkt, was ist jetzt die Laborschule, wo ich sozusagen ideal untersuchen kann, wie Leute lernen, sondern ich würde, Handlungsforschung würde bedeuten, dass man mit den Beteiligten die Dinge thematisiert, die da ablaufen und dann auf die Weise eingreift und dass sie da beteiligt sind. Also es gibt jetzt nicht in dem Sinne ideale, also Versuchsbedingungen, wo man sagt, naja, also ein kritisch-psychologisches Experiment sieht so aus, sondern es ist eine fundamentale Auseinandersetzung mit dieser Art von Forschung. Dann ist aber für mich jetzt ein schöner Anknüpfungspunkt, was ich eben noch sagen wollte, ich sehe sozusagen einen Widerspruch meiner eigenen Argumentation im Folgenden. Es gibt ja eine Reihe von, ich habe ja eben gesagt, also begründet heißt ja nicht, dass man sagt, das ist alles bewusst. Ne? Es gibt ja auch unbewusste Sachen. Das ist immer die Frage, untersucht man die. Das kann man, wenn man Erziehungsprozesse untersucht, dann will ich darauf eingehen, kann man wunderbar auch mit solcher eingreifender Forschung unbewusst ablaufende Prozesse bewusst machen, wo die Leute irgendwie engagiert sind, wird nicht kapieren, wird sie tun, das kann man auflösen. Es gibt auch andere Dinge, die man vielleicht anders untersuchen könnte. Ich will es am Beispiel mal bringen, weil ich vermute, dass es allgemein bekannt ist, sozusagen diese Theorien zum hilfreichen Verhalten, also Verantwortungsdiffusion und solche Sachen. Ist wahrscheinlich bekannt. Ne? Also das, kurz gesagt, Leute, wenn Leute alleine sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemand helfen, der in Not ist, größer, als wenn mehrere andere dabei sind. Da gibt es verschiedene Modelle, das zu erklären. Jetzt kann man ja sagen, diese Forschung ist entstanden, weil 1973 eine gewisse Kitty Genovese in New York vor den Augen von 40 Leuten bestialisch ermordet ist und keiner eingegriffen hat. Keiner hat eingegriffen, obwohl es nicht jetzt so war, dass man selber ans Messer rennt, sondern hat auch keiner zum Telefon gegriffen. Die haben aus dem Fenster so ein bisschen zugeguckt. Und dann war die Frage, wie kommt das eigentlich? Und dann haben sie so eine Sachen gemacht. Und dann sind also solche Dinge da rausgekommen. Das ist zum Teil auch experimentell untersucht worden. Und jetzt kann man ja sagen, was man da rausgekriegt hat, sind ja Dinge, die sinnvoll sind, wenn man jetzt beispielsweise mit Leuten diskutieren will, was man eigentlich machen könnte, wenn man in der U-Bahn, also hier ist glaube ich keine U-Bahn, aber unten in Berlin in der U-Bahn, wenn da jemand sitzt, ich meine, ein Schwarzer, und da wird irgendwie drangsaliert, was macht man da? Guckt man zu, greift man ein, wie kann man sowas irgendwie lösen? Und da sind ja so eine Ergebnisse, spielen ja eine Rolle. Jetzt ist aber der Witz ja der, dass ich so ein Experiment erstmal konzipiere, hängt ja schon damit zusammen, dass ich ungefähr eine Vorstellung habe, was da eigentlich ablaufen soll. Das heißt, ich mache ja kein Experiment, wo einmal Leute allein sind und einmal mit anderen zusammen sind, wenn ich nicht schon denke, dass das eine Rolle spielt. Was ich jetzt, eine der Überlegungen, die ich auch in meinem Buch da ein bisschen ausgebreitet habe, ist die, dass man sagen könnte, man bringt vorübergehend Leute in eine Situation, wo sie diese Erfahrung machen, die in solchen Experimenten dann auch irgendwie als Bedingungsereignisrelation gemacht werden. Aber dann wäre das Zentrale für mich nicht, wie die Leute reagieren, sondern das Zentrale wäre für mich, wie die Menschen diese Situation erfahren haben, wie sie darüber diskutieren und wie sie eigentlich ihre Erfahrungen reflektieren und was sie glauben, daraus gelernt zu haben. Und das ist witzigerweise, was auch der Milgram gemacht hat. Der hat ja mit den Leuten danach darüber diskutiert, wie das lief. Und das könnte man ja systematisieren. Dann hat man aber jetzt auch gar nicht die Idee, man hat irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, sondern analysiert bestimmte subjektive Tendenzen und versucht, die zu diskutieren. Was aber wieder was anderes ist, als beispielsweise dieses Elaine-Experiment. Müssen wir mal gucken. Also da geht es auch wieder um auch eine Sache von hilfreichem Verhalten. Und da ist zum Beispiel, geht es auch um solidarisches Verhalten. Der Punkt ist der, die Hypothese ist, wenn Leute, also auch wieder mit Elektroschocks, ist ein beliebtes Mittel, ich muss anders anfangen, eine Person kriegt Elektroschocks in einem Experiment und eine andere Person sieht das. Und dann sagt die Person, die Elektroschocks kriegt, die eine Vertraute des Versuchsleiters ist, die sagt, ich halte das nicht mehr aus, ich will nicht mehr und so, und dann fragt der Versuchsleiter, die wirklich Versuchsperson, wären sie bereit, für Elaine, so heißt die, einzuspringen. Und wenn die jetzt einspringt, ist das hilfreiches und solidarisches Verhalten. Und jetzt ist die Hypothese die, wenn, das wird irgendwann manipulieren kann, wenn diese wirkliche Versuchsperson zwischen der Elaine und sich Ähnlichkeiten sieht, erstens, und zweitens sozusagen nicht Möglichkeiten sieht, quasi aus der Situation rauszukommen, dann ist die Tendenz, sich solidarisch mit Elaine zu verhalten, größer. Das ist auch bestätigt worden. Jetzt komme ich wieder nur dazu, was ist eigentlich solidarisches Verhalten? Ist solidarisches Verhalten, besteht es darin, dass man sozusagen für jemand anders einspringt und sich selber Elektroschocks geben lässt? Oder könnte man sagen, solidarisches Verhalten wäre, dass diese wirkliche Versuchsperson zu Elaine sagt, dass man aufgeben, dem Versuchsleiter eins aufs Maul und dann gehen wir raus. Das wäre ja auch eine Möglichkeit von Solidarität. Die ist aber experimentell gar nicht mehr zu fassen. Dann ist genau wieder die Rahmenbedingung so, dass man sagt, das ist es nicht, worum es geht. Hilfreiches Verhalten ist nur verstanden und solidarisches Verhalten im von uns gesetzten Rahmen. Und wer jetzt anfängt, Solidarität anders zu definieren und zu sagen, das kriegt der Versuchsleiter mal ein paar Elektroschocks, damit er weiß, was los ist, die fallen dann raus, jetzt sind Ausnahmen, das wird nicht mehr mitdiskutiert. Und das würde in solchen Anordnungen nicht passieren, die ich da vorschlage. Aber das ist aber genau der Kernpunkt, wenn die Leute anfangen, sich zu wehren und zur Wehr zu setzen, was ich für ein richtig sympathisches Verhalten habe, dann sind sie als Versuchsperson erledigt. Und das können sie auch deswegen nicht machen, die meisten jedenfalls, weil viele experimentelle Untersuchungen ja mit Versuchspersonen, mit Psychologiestudenten gemacht werden und die brauchen Versuchsleiterschein oder Versuchspersonenschein. Und wenn die jetzt da anfangen, Larry zu machen, können sie einen Schein nicht, Punkt. Einfach ist das. Ich habe nochmal eine Frage, ja. Und zwar zu der Abweisung der Redeweise von Metanationalität, also diesen Stempel, den man berühmten Monstern mitunter aufdrücken, um halt sich daran gesellschaftlich echauffieren zu können, vom Kinderschänder bis hin zu Josef Dzsugaschwili oder Adolf Hitler. Dzsugaschwili Stalin, ne? Das ist besser, wenn jeder weiß. Das ist Dzsugaschwili Stalin. Das ist der Stäbel, ne? Der Stalin. Ja, gut. Das ist ganz schön studiert, was ich. Achso. Okay, ja. Wäre es da nicht ganz gut, wenn man halt solche Kindheitsverläufe, die solche Wesen durchlebt haben, einfach immer mehr in die Öffentlichkeit versucht zu zerren und zu zeigen, hey, was ist denn mit dem Josef Dzsugaschwili, der sich da dann später der Stäber genannt, in Georgien passiert, unter der Knute seiner Eltern oder Nietzsche oder Adolf Hitler, was haben sie denn erlebt? Was hat denn dazu sehr deutlich geführt, dass sie so hoch? Naja, das Problem ist dabei, finde ich, also wenn Sie so argumentieren, dass Sie dann, was natürlich eine verbreitete Argumentation ist, sozusagen auch eigentlich von einer relativ determinierenden Funktion der Kindheit ausgehen. Nämlich, dass sozusagen in den von Ihnen genannten Fällen die Erziehung sozusagen verantwortlich dafür ist, was aus diesen Leuten geworden ist. Es ist die Frage, ob die anders geworden wären, ohne die Erziehung natürlich empirisch nicht zu beantworten. Aber das Problem, was ich darin sehe, besteht ja darin, dass man dann also dazu neigt und dazu kommt, bestimmte Entwicklungen der Philosophie bei Nietzsche oder bestimmte Entwicklungen im, so, also bei uns Faschismus oder sozusagen nach der Oktoberrevolution in der Sowjetunion quasi mit den Kindheitsmustern von Leuten zu erklären und damit historische Prozesse sozusagen nicht in ihren sozusagen Eigenverläufen analysiert, sondern reduziert auf solche Kindheitsmuster. So, was, wie Hitler geworden wäre mit einer anderen Erziehung, weiß ich natürlich nicht. Aber sozusagen, wenn man sagt, das liegt an der Kindheit und wenn ich jetzt die Kindheit von Leuten kenne, kann ich vorhersagen, was sie tun. Das halte ich für eine psychologische Illusion, ehrlich gesagt. Ja, also das ist, ich halte das für von beschränktem Aussagewert. Ja. Also ja, die Kindheit ist auch ein minimaler Faktor. Aber wir müssen auch sagen, dass die Faktoren unüberschaubar sind. Ja, aber das ist, es ist aber natürlich trotzdem, ist es ja sozusagen eine sozusagen jedenfalls für die Psychoanalyse durchaus bedeutsame Argumentation, dass sie sagt, dass sozusagen die, was die, was die, also ich teile die Auffassung nicht, aber sozusagen die Logik ist ja, dass man sagt, der Mensch ist dadurch bestimmt, was er für ein Triebschicksal hat und die Art und Weise, wie mit seinen kindlichen Trieben umgegangen wird, wie mit seinen Glückserwartungen umgegangen wird, wie die reglementiert werden, führt dann zu lebenslangen, belastenden Erfahrungen, Regressionen und so weiter und so fort, die dann den Lebenslauf, es sei denn, man greift da therapeutisch ein, determinieren. Und das ist eine Auffassung, die ich nicht teile. Ja, ich glaube, dass ich hier noch eine Frage dahinter meine. Nochmal eine Frage zur Methodenkritik. Ja. Also zu den Unzulänglichkeiten des experimentellen Settings. Ist das nicht eher eine fundamentale Frage der Wissenschaftstheorie, dass Daten, wie Ludwig Fleck gesagt hat, Methoden, also Theorie definiert sind, dass sozusagen durch die Theorie das Setting bestimmt wird, in welche Daten man sammeln kann? Das hat damit zu tun, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich, also dann verstehe ich ja den Einwand von Holzkamp nicht ganz. Wieso? Dass das Experiment unzulänglich wäre, wenn das schon länger vorher bekannt ist. Das verstehe ich. Jetzt verstehe ich nicht, was Sie meinen. Also ich verstehe jetzt nicht, was jetzt Holzkamp damit mit seiner Kritik bezwecken wollte, wenn schon seine Aussage vorher bekannt war. Ach so, sagen wir mal, dass, der hat zwei Bücher geschrieben, bevor er kritischer Psychologe wurde. Das eine hieß Theorie und Experimente in der Psychologie und das andere hieß Wissenschaft als Handlung. Da hat er genau diese Sachen, also systematisch auf hunderten von Seiten ausgearbeitet, über diese Theorieabhängigkeit der Daten. Er hat aber gleichzeitig auch gezeigt, dass die Psychologie das in ihrer Praxis total negiert, indem sie nämlich die Daten trotzdem so interpretiert, als wenn sie gar nicht theorieabhängig wären. Und das Zweite ist, dass er gesagt hat, das geht mir nicht nur um die Theorieabhängigkeit der Daten, sondern dass diese Art zu forschen gleichzeitig eine Funktion in einer Gesellschaft hat, die sozusagen darauf aus ist, also letzten Endes Menschen zu kontrollieren. Und insofern kann er dann auch sagen, ist experimentelle Psychologie kontrollwissenschaftlich, weil sie diese Bedingungen setzt. Der würde nie sagen, dass die Art und Weise, wie wir versuchen, Forschung zu machen, jetzt theorieunabhängig ist. Sondern es ist die eine Voraussetzung, aber die Experimentalkritik geht darüber hinaus, indem sie sagt, diese spezifische Form der empirischen Arbeit hat gleichzeitig eine ideologische Funktion in der Gesellschaft. Das waren also zwei Aspekte. Und diesen Aspekt mit der Theoriebestimmtheit von Daten, also oder ich sage mal begrifflichen Bestimmtheit von erstens Theorien und zweitens Daten, das wollte ich nur als Zusatzargument bringen, um zu sagen, wenn ich es auch schon erlebt habe, Leute sagen, na gut, aber es wird doch, sondern sagen, werden doch empirisch entschieden. Und das ist ja nicht nur eine Frage der Theorien. Deswegen habe ich das nochmal reingebracht. Aber Sie haben da völlig recht. Aber Holzkamp geht in der Kritik darüber aus. Aber gerade Wissenschaft als Handlung ist, wenn man so will, in seiner konstruktivistischen Phase, wo er genau den Zusammenhang versucht hat zu zeigen. Und witzigerweise ist er damals für diese beiden Bücher sehr gelobt worden und hat dann, also auch der berühmte Köhler war es, glaube ich, der damals auch also in seinem Buch also sein Buch sehr gelobt hat, ich glaube Wissenschaft des Handlung war es in dem Falle, weil er da diese ganzen Widersprüche der experimentellen Forschung quasi immanent auf den Punkt bringt und sagt dann, er wäre jetzt sehr gespannt auf die Alternativen quasi im Experiment. Und das ist natürlich aber auch jetzt, finde ich, eine ganz interessante Kritikfigur, dass wenn jemand sagt, ich zeige jetzt Widersprüche und Mängel einer bestimmten Argumentationsweise auf, und dass man dann sagt, na gut, dann musst du uns jetzt aber in dem Rahmen Alternativen bieten. Das heißt, eine Kritik muss konstruktiv sein. Und das sehe ich überhaupt nicht ein. Also, dass Kritik konstruktiv sein muss, ich meine, wir haben Alternativen, was wir machen. Aber Kritik muss nicht konstruktiv sein. Das ist, also das, wenn ich zum Beispiel sage, also hier stinkt, und dann ist das nicht damit abzuwürgen, dass man sagt, ja, dann, entweder du sagst, wie den Stank wegriss, oder du musst Maul halten. Das ist im Grunde sozusagen konstruktive Kritik, also die Abwürgung konstruktiver Kritik. Und etwas sozusagen gewählter hat das Adorno formuliert, als er sagte, sozusagen, dass die also ich rede jetzt nicht gegen Sie, ich wollte, das ist, damit das klar ist, ich wollte es jetzt einfach noch ein bisschen weiter ausführen, dass die Rede von der konstruktiven Kritik eine wäre, wo der Untertanengeist des Kaiserreichs sozusagen in der aufgeklärten Demokratie wiederkehrt. Ne? Kannst kritisieren, aber nur, wenn du einen konstruktiven Vorschlag hast. Einfach nur zu sagen, das ist Mist, das ist nicht zulässig. Und das ist eine ganz merkwürdige Art, mit Kritik umzugehen. Und auch eine Abwürgung von Kritik. Wenn man sagt, das geht so nicht, dann zu sagen, du musst es aber, wenn du jetzt nicht sofort eine Lösung hast, hast du kein Recht, irgendwas zu kritisieren. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, also könnte man das eigentlich so sagen, im Groben, dass die meisten Experimente bei der kritischen Psychologie so aufgefasst werden müssen, dass, wenn ich jetzt einen Versuch starte, quasi keine Hypothesen setze, sondern gucken, was passiert, und dann sozusagen danach bespreche und reflektiere, was dann nun wie geschehen ist und warum, und daraus dann vielleicht Hypothesen wieder aufstellen kann. Naja, darf ich vielleicht mal ein bisschen anders formulieren? Also was das eine wäre, dass ich sage, man könnte mal versuchsweise gucken, ob man so Experimente quasi positiv nutzen kann. Die andere Kritik ist aber die, dass daran gesagt wird, dass es ein Selbstmissverständnis ist, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle, müssen wir im Einzelnen durchgehen, dass ein Selbstmissverständnis ist, dass es sich um Reiz-Reaktionsbeziehungen oder besser gesagt Bedingungs-Ereignis-Relationen handelt, weil man zeigen kann, dass in diesen Formulierungen verborgen eben Begründungszusammenhänge sind. Wenn dann Zusammenhänge als sozusagen Sinnstiftung, also dass praktisch verborgene Sinninhalte zusammen. Und das, ich meine, kann man ja jeder für sich auch mal machen oder jede, wenn man mit Theorien zu tun kriegt, zu gucken, ist es eigentlich möglich, dass ich in diesem Wenn-Dann-Zusammenhang dieses Ding vernünftigerweise oder funktional habe, also nicht externe Vernunft, sondern sozusagen im Sinne von subjektiven Begründungen, dass man das ein, dass da eine Sinnkonstitution drin ist. Und wenn das aber ist, dann kann ich diese Prozesse nicht als zufallsvariables Geschehen behandeln. Weil ich dann sozusagen experimentell überprüfe, dann ist das einfach was genuin anderes. Und dann muss ich andere Forschung haben. Oder ich habe das, was Brandstätter, ich weiß nicht, ob der Name Brandstätter hier eine Rolle spielt, so ein Erkenntnistheoretiker in der Psychologie, der sitzt in Trier, was der dann eben auch als Pseudoempirie bezeichnet hat. Ja, der hat, also da gibt's, der hat, also ich habe ja eben so bestimmte, also implikative Verhältnisse von Wenn-Dann-Beziehungen dargestellt, die mit diesen subjektiven Sinnkonstitutionen zu tun hat. Und der Brandstätter hat beispielsweise begriffsstrukturelle Implikationen herausgearbeitet, etwa eine Attributionstheorie, wo er sagt, also wenn jemand argumentiert, sozusagen ein Beobachter sieht zwei Leute, die handeln, und dann ist die Hypothese, dass das Attribut, meinetwegen begabt, wird sozusagen eher der Person zugeschrieben, die eine Aufgabe schnell und ohne Probleme löst, als der, die da an die rumhampelt und in die Potte kommt. Dann sagt Brandstätter, in dem Fall wird man das nicht als eine wirklich empirische Prüfung dieser Frage fassen können, weil es eine begriffsstrukturelle Implikation ist. Insofern nehme ich, als ein kompetenter Sprachbenutzer kann gar nicht anders, als in dem einen Fall begabt zu sagen, im anderen Fall nicht begabt zu sagen. Jetzt unabhängig von Begabungsgeräusch, hier geht eine Rolle. Wie gesagt, das sind begriffsstrukturelle Implikationen, und begriffsstrukturelle Implikationen zu prüfen, ist pseudoempirisch. Ja. Das kann natürlich sagen, genauso wie es sozusagen eben auch mit diesen Belohnungen ist, jetzt dass man sich über eine gute Note freut. Sagt er, ist auch ein Begriff strukturelle Implikation, weil das sozusagen gar nicht an, im Prinzip nicht anders denkbar ist, in der einfachen Auffassung. Er sagt, es ist aber, was ist aber jetzt die Frage, wenn jetzt ein Schüler sich sozusagen über eine 1 nicht freut, was ist dann? Und dann argumentiert er selber so, das ist eine Zeitschrift für Sozialpsychologie, ein Aufsatz von 1982, einer von 1984, der eine heißt Begriff strukturelle Implikationen in psychologischen Forschungen, der andere ist ähnlichen Titel, weiterführende Argumente. Aus einem der beiden Aufsätze ist es. Dann sagt er, naja, wenn jetzt, es kann aber sein, dass ein Schüler sich nicht freut. Dann sagt er, kommen andere Punkte ins Spiel. Dann freut er sich vielleicht nicht, weil er in seiner Klasse als Streber gilt. Und dann ist man genau aber darin, dass man sagt, die universelle, es ist keine universelle Geltung von diesem sich freuen und guten Noten, sondern das ist eine Art von Implikation. Wenn aber Zusatz, jetzt in meiner Sprache, Zusatzprämissen reinkommen, dann läuft es anders, aber dann ist man genau in diesem Begründungsdiskurs drin. Und ich kann Ihnen auch nur sagen, gucken Sie sich die Zeitschriften an, gucken Sie experimentelle Sachen durch und gucken Sie vor allen Dingen durch, wenn die Sachen nicht so geklappt haben, wie die Leute sich das vorgestellt haben. Dann ist der Teil, der dann immer Diskussion ist, Discussion, der ist total im Begründungsdiskurs. Dann sagen die, ja, ist ja klar, also vielleicht haben wir das nicht berücksichtigt, vielleicht wollten die Versuchspersonen das, vielleicht haben sie es nicht verstanden. Das heißt, man hat sozusagen einen Offizialdiskurs mit diesen Untersuchungen, der auch methodologisch bestimmt ist. Dann kommen die Untersuchungen, da ist auf einmal ein Begründungsdiskurs, was sie redet. Dann kommt die nächste Untersuchung, wird wieder sozusagen scheinbar nomothetisch untersucht und so weiter und so fort. Also Theorien untersuchen danach, was ist zwischen wenn und dann, kann man da vernünftigerweise sagen. Nicht extern, nochmal gesagt, nicht extern vernünftig, sondern im Sinne subjektiver Vernünftigkeit. Und wie wird eigentlich in den ganzen Interpretationen der Untersuchung argumentiert? Immer im Begründungsdiskurs, fast immer im Begründungsdiskurs. Und wenn das so ist, dann ist das eine ganz merkwürdige Doppelfunktion, dass man methodologisch sozusagen diesen Begründungsdiskurs hat, methodologisch diesen Bedingtheitsdiskurs hat, aber verborgen drin sind diese Begründungsdiskurse. Ja, genau wie auch die tierexperimentellen Sachen zum Lernen. Da wird ja auch so allgemeines organismisches Lernen. Aber es gibt keinen vernünftigen Forscher, der zum Beispiel Ratten durch Tauben durch Labyrinthe schicken würde. Ja, weil da wird im Prinzip die Artspezifik der Tiere irgendwie berücksichtigt. Aber letzten Endes wieder in der Interpretation wird wie von universellem Lernen, dass wir ja keine artspezifischen Sachen werden. Und das sind so ein bisschen Sachen, wo man untersuchen kann, wo man sonst der Geltungsanspruch und die Selbstinterpretation von experimenteller Forschung problematisch sind. Das wäre jedenfalls unsere Argumentation. Aber Sie haben sich gemeldet, ne? Ja, in dem Zusammenhang. Also wenn man so einen Begründungszusammenhang entdeckt in irgendeiner Theorie, was würden Sie dann eigentlich machen? Würden Sie dann sagen, die kann man wegwerfen? Oder würden Sie sagen, man kann, also genau das ist eigentlich das Interessante und das ist jetzt sozusagen der Hauptteil der Theorie? Das würde ich erstens sagen, das ist ziemlich interessant. Also jedenfalls manchmal sind es auch Sachen, die uninteressant sind, aber jedenfalls ist es jedenfalls immer interessant. Aber das Zentrale, was ich sagen würde, die offizielle Selbstdarstellung der Psychologie, dass es sozusagen Gesetzmäßigkeiten gibt, die man experimentell untersucht, und dass es irgendwas gibt, Randständiges, was in der hermeneutischen Exklave abgeschoben werden kann, dass das eine ideologische Selbstbespiegelung der traditionellen Psychologie ist. Sondern dass der Punkt Begründungsdiskurs mitten durch die traditionelle und experimentelle Psychologie hindurchgeht. Das wäre das, was für mich interessant ist. Sozusagen dieses Moment, dass ein Offizialdiskurs ist, der an dem, was wirklich passiert, vorbeigeht. So, und dann kann man, finde ich, ist es dann eben interessant, oder kann interessant sein, eben bestimmte Dinge dann auch quasi begründungstheoretisch zu reinterpretieren und daraus auch zu lernen. Also ich sage ja nicht, dass diese Psychologie, so wie sie existiert, also nichts weiter als Blödsinn und Trivialitäten produziert. Das sage ich ja nicht, sondern ich sage nur, dass sie das mit einem sozusagen, wenn man so will, mit methodologisch irrigem Bewusstsein macht. Und was man dann daraus lernt und was man sozusagen da mitnehmen kann, das kann man dann jeweils sehen. Und da würden wir sagen, das sind dann Fragen der Reinterpretation. Jetzt meinetwegen auch bei dem Milgram, jetzt auch nochmal darauf zurückzukommen, man muss natürlich auch vorsichtig sein, wie weit das wieder verallgemeinerbar ist, denn der Milgram hat relativ lange gebastelt, bis er seine 60% Gehorsam hatte. Der hatte ja erst Ansätze, wo kein Mensch gehorsam war, dann waren wieder alle gehorsam und dann hat er so lange rumgebastelt, bis er eine Konstellation hatte, wo nur 2/3 der Leute gehorsam waren, weil alles andere hat ja keinen interessiert. Das ist natürlich dann auch wieder eine sehr spezifische Art und Weise, trotzdem sind die Sachen interessant. Der hat also erst Versuche gehabt, da haben alle bis 240 Volt, wie viel das ist, gedrückt und in manchen hat keiner gesagt, haben gesagt, hier haben sie nicht alle. Und dann hat er so lange rumgebastelt, bis das passte. Das kann man nachlesen. So. Ich würde wieder noch sagen, dass vielleicht in der Prüfung das vielleicht sinnvoller wäre, mit Base-Statistik zu arbeiten, wo man sich vorher der Gedanken darüber machen muss, wie wahrscheinlich eine Hypothese ist. Um halt die Ergebnisse auch abhängig zu machen, was man vorher denkt. Naja, aber das sind ja alles, also wenn ich jetzt, wie ich eben sagte, dass ich glaube, dass Menschen nicht im Durchschnitt, sondern nur im Plural existieren. Dann ist ja sozusagen die Relativierung solcher Aussagen zwischen Vorannahmen und was ich rauskriege, es ist, glaube ich, auf einer fundamentaleren Ebene eine alternative Art der Forschung. Sozusagen die, wo ich jetzt unter Umständen, also wir müssen gucken, wo will ich denn jetzt wissen, wie bestimmte Sachen sich verteilen. Also Begründungsmuster, der Umstand, dass bestimmte, also Begründungsmuster, Prämissen, Gründe, Zusammenhänge, bestimmte Begründetheit des Handelns, ist nicht in der Logik, in der Logik an Verteilung und solche Sachen gebunden. Das ist eine grundsätzlich andere Herangehensweise. Also man kann das ein bisschen an anderen Ansätzen sehen. Ich bin, wie gesagt, kein Psychoanalytiker, aber das, was die Psychoanalyse herausgearbeitet hat, ist in Fallstudien gekommen, die für damalige Zeiten epochenmachenden Ergebnisse von dem Piaget sind ohne jede Statistik zustande gekommen. Er hat einfach bestimmte Dinge analysiert und hat dann versucht, in den Gesprächen mit seinen Kindern und anderen Kindern, dann irgendwie die Logik dieses kindlichen Denkens. Wie man das jetzt auch kritisieren mag oder nicht, das sind ganz fundamentale Einflüsse. Oder ich meine, man könnte jetzt auch noch so weit gehen zu sagen, dass sozusagen die, also geradezu fetischisierte Art mit Statistik umzugehen, ja auch damit zu tun hat, dass die Effekte so dünn sind. Also beispielsweise, wenn man diese alten Untersuchungen ansieht, beispielsweise von Esch zum Konformitätsverhalten, das war völlig überflüssig, um welche Statistiken zu machen. Ob die frühen Sonnen zur Persönlichkeit, das waren also dermaßen durchschlagende Effekte, da braucht man jetzt gerade zu gucken, was da irgendwie sonst für ist, um da also feinste Differenzierungen dahin zu kriegen und dann nach vorhergemachten Definitionen als noch signifikant oder nicht zu bezeichnen, sondern es schlug einen einfach ins Auge. Während andererseits, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite in einem Haus für sozusagen sexuell oder sonst wie gewalttätig misshandelte Frauen und mache jetzt eine Untersuchung darüber, welche Interventionen da helfen. Und dann kommt jetzt raus, bei der einen Intervention ist es so, dass nur noch 75% der Frauen geschlagen werden und bei der anderen noch 90%. Da muss ich sagen, das ist relativ egal, weil die Frage, dass man dann sagt, also der Mann schlägt dich, aber jetzt schon signifikant weniger, ist der Frau wahrscheinlich vergleichsweise egal. So, und die wird dann irgendwie sagen, ich will überhaupt nicht mehr geschlagen werden. Und das sind aber andere Argumentationsweisen. Ist das bezogen auf einen Einzelfall? Es geht nicht um solche Sachen. Ja, ich glaube, da hinten noch eine Frage, und ich habe noch zwei Fragen. Ja. Und ich müsste sehen, dass ich den Zug kriege. Ne? Ja. Ich wollte nur kurz hinzufügen, ja, den Vorschlag von vorhin, dass halt die Erziehung von Menschen halt ja oftmals leider ein Ausdruck von kapitalistischer Vergesellschaftung ist, was man ja auch gut an diesem Beispiel von diesem Amoklauf, von dem dann sofort standortpolitisch als ehemaligen Psychiatrie Insassen abgetanen Schüler in Baden-Württemberg sieht, der halt einfach, so wie ich das zuletzt gelesen hatte, mit dem Leistungsdruck und mit der Schikane durch seine Mitschülerinnen nicht mehr zurecht kam und dass ihn das dazu geführt hat. Ja, also dass mit Kindern auf eine verheerende Weise umgegangen wird, davon bin ich überzeugt. Und ich bin auch sozusagen dafür, dass man das ändert. Ich glaube auch, dass diese ganze bürgerliche Erziehung, mit der man zu tun hat, davon ausgeht, dass Kinder eigentlich geborene Schädlinge sind, denen man ihre gesellschaftliche Nützlichkeit durch Erziehungsmaßnahmen sozusagen beibringen muss und dass das die Tragik der bürgerlichen Erziehung darin besteht, dass sie das bekämpfen muss, was sie durch ihre Maßnahmen erst erzeugt. Also da bin ich einigermaßen sicher. Ich will nur nicht darauf hinaus, dass alle Leute, die diese Art von Erziehung genießen, dann sozusagen Verbrecher, Hitler, Diktatoren oder sonst wie werden, sondern dass es natürlich auch immer wieder Möglichkeiten gibt, das sich zu verhalten. Schon allein der Umstand, dass man das kindliche Glück zerstört ist in der Erziehung, reicht mir im Grunde schon, ohne dass das noch weitergehende Konsequenzen hat. Also nur das Gegenargument wäre ja, es gibt Millionen von Leuten, die genauso erzogen worden sind und deswegen noch nicht diese Art von Sachen. Aber das ist, man müsste also so eine Sachen dann auch nochmal sozusagen historisch auflesen, wie es eigentlich zu den Überlegungen kam. Also ich meine, diese ganzen Fragen, die Sie jetzt einbringen, die sind ja auch dadurch entstanden, sozusagen in einer bestimmten Kombination von Gesellschaftskritik und Psychoanalyse, dass in 20er Jahren anfingen die Leute darüber nachzudenken, also die Proleten, die werden auf eine bestimmte verheerende Weise ausgebeutet, in den Krieg geschickt und sonst wie, und sie wehren sich nicht dagegen. Und da wurde gesagt, also das können wir offensichtlich durch unsere ökonomische Theorie nicht erklären. Also müssen wir sozusagen in die Psychologie gucken, da kam die Psychoanalyse und da wurde gesagt, wir müssen das kombinieren. Und dann kam dabei raus, dass sozusagen diese Formierung in der Kindheit, weil das sozusagen die Argumentation, führt dazu, dass die Leute sich so angepasst verhalten. Und dann war eine der Argumentationen die Befreiung der Sexualität, also Sexualunterdrückung ist ein ganz wesentlicher Moment, und wenn die Sexualität befreit wird, dann werden die Leute sich auf eine andere Weise befreien. Das war auch eine der Überlegungen in der Studentenbewegung. Und dann ist Foucault gekommen und hat mit Sexualität und Wahrheit gesagt, nee, so einfach ist das offensichtlich nicht, denn die Befreiung der Sexualität führt noch lange nicht zur Befreiung der Gesellschaft, sondern das, was als Befreiung der Sexualität deklariert ist, ist auch wieder durch Machtprozesse durchzogen. Das funktioniert auf eine andere Art und Weise, jedenfalls so nicht. Und da würde ich nur sagen, da ist man auch wissenschaftshistorisch in vielen Zusammenhängen drin. Aber man kann auch manche Dinge mit einem Satz auf den Punkt bringen. Ne? Also wenn man beispielsweise diesen damaligen Spruch, wer zweimal mit derselben pennt, der gehört schon zum Establishment, ist ja eine total patriarchalische Aussage. Ist ja sozusagen von einem verheerenden männlichen Standpunkt aus formuliert. Und zeigt schon von daher, wie wenig sozusagen emanzipatorisch befreit die Geschichte gewesen ist. Ich würde nur sagen, also da kommen ganz viele Momente rein, die man wissenschaftshistorisch berücksichtigen müsste, die ich auch gerne diskutieren, nur wir haben die Zeit jetzt nicht. Ne?